Als ich bei meinen Schafen wacht, da kam ein Engel in der Nacht. Des bin ich froh, froh, froh, froh, froh, froh, froh. Bete die Camus Domino, bete die Camus Domino.